Josef Knecht war nun etwa 24 Jahre alt. Mit der Entlassung aus Waldzell war seine Schülerzeit abgeschlossen. Es begannen die Jahre des freien Studierens. Es sind die heitersten und glücklichsten meines Lebens gewesen. Gerade für Begabungen von Josef Knechts Art, welche nicht von einem Einzeltalent schon früh zur Konzentration auf ein Spezialfach gedrängt werden, sondern ihrem Wesen nach auf Ganzheit, auf Synthese und Universalität zielen, ist dieser Frühling der Studienfreiheit nicht selten eine Zeit intensiven Glückes, ja beinahe Rausches. Ohne die vorangegangene Zucht der Eliteschule jedoch, ohne die seelische Hygiene der Meditationsübungen und ohne die mild geübte Kontrolle der Erziehungsbehörde wäre diese Freiheit für solche Begabungen eine schwere Gefahr. Außer moralischem Wohlverhalten wurde den Studierenden nichts an Leistung abverlangt, als jedes Jahr die Abfassung eines Lebenslaufes. Diese alte und oft bespöttelte Sitte ist es, der wir die während seiner Studienjahre geschriebenen Lebensläufe Knechts verdanken. Es handelt sich bei ihnen nicht, wie bei den in Waldzell entstandenen Gedichten, um eine rein freiwillige und inoffizielle, ja heimliche und mehr oder weniger verbotene Art von literarischer Tätigkeit, sondern um eine normale und offizielle. Der Schüler hatte die Aufgabe, sich in eine Umgebung und Kultur, in das geistige Klima irgendeiner früheren Epoche zurückzuversetzen und sich darin eine ihm entsprechende Existenz auszudenken. Uns sind drei erhalten geblieben. Einer trägt den Titel »Der Regenmacher«. Es war vor manchen tausend Jahren, die Frauen waren an der Herrschaft. Im Dorf war eine Ahnfrau, wohl 100 oder mehr Jahre alt, von allen wie eine Königin verehrt und gefürchtet. Worte sagte sie selten, sie war nur da. Sie war da, saß und regierte. Saß und trug das weißgelbe Haar in dünnen Strähnen um das lederne, weitsichtige Adlergesicht. Saß und empfing Verehrung. Saß und trug auf den scharf gefalteten Zügen und hinter der braunen Stirn die Weisheit, die Überlieferung, das Recht, die Sitte und Ehre des Dorfes. Früher hatte sie Geschichten erzählt. Jetzt war sie zu alt dazu. An ihrer Stelle erzählte nun die Tochter, die kaum weniger weiß und würdig war. Und wie sie die Geschichten und Sprüche alle von der Urgroßmutter hatte, so hatte sie von ihr auch die Stimme, die Gestalt, die stille Würde der Haltung, der Bewegungen und des Sprechens. Auch sie verwahrte unter ihren weißen Haaren den Schatz des Stammes. Wenn einer wissend war und Sprüche oder Geschichten kannte, so hatte er sie von ihr. Außer ihr und der Uralten gab es nur noch einen Wissenden im Stamm. Der aber blieb zumeist verborgen. Einen geheimnisvollen und sehr schweigsamen Mann. Den Wetter- oder Regenmacher. Unter den Zuhörenden kauerte auch der Knabe Knecht und neben ihm ein kleines Mädchen, das hieß Ada. Dieses Mädchen hatte er gern, er begleitete es oft. Nicht aus Liebe eigentlich, davon wusste er noch nichts, er war selber noch ein Kind, sondern weil sie die Tochter des Regenmachers war. Ihn, den Regenmacher, verehrte und bewunderte Knecht sehr. Nächst der Urahne und ihrer Tochter niemand so wie ihn. Aber sie waren Frauen, man konnte sie verehren und fürchten, doch konnte man nicht den Gedanken fassen und den Wunsch in sich hegen, zu werden, was sie waren. Der Wettermacher nun war ein ziemlich unnahbarer Mann. Der Regenmacher, Turu mit Namen, liebte die Worte nicht. Er hörte weder andere noch sich gerne reden. Viele hielten ihn für wunderlich, manche für mürrisch. Aber er war es nicht. Wusste er doch von dem, was um ihn her vorging, mehr, als man seiner gelehrten und einsiedlerischen Zerstreutheit zutraute. Er wusste unter anderem genau, dass dieser etwas lästige, aber hübsche und offenbar kluge Knabe ihm nachlief und ihn beobachtete. Von allem Anfang an hatte er es bemerkt. Es dauerte schon ein Jahr und länger. Er wusste auch, was das bedeutete. Es bedeutete viel für den Jungen und auch viel für ihn, den Alten. Es bedeutete, dass dieser Bursche in die Wettermacherei verliebt war und sich nichts sehnlicher wünschte, als sie zu lernen. Doch wenn Turu noch einen Lehrling annähme, dann würde er es nur tun, um einst einen Nachfolger zu haben. So war es immer gewesen. So war es richtig und konnte nicht anders sein. Immer wieder musste ein begabter Knabe auftauchen und musste dem Manne anhängen und nachlaufen, den er sein Handwerk als Meister beherrschen sah. Knecht war begabt. Er hatte, was man braucht, und hatte auch einige Zeichen, die ihn empfahlen. Den forschenden, zugleich scharfen und träumerischen Blick vor allem. Das Verhaltene und Lautlose im Wesen und im Ausdruck des Gesichts und Kopfes, etwas Spürendes, Witterndes, Waches, auf Geräusche und Gerüche Aufmerkendes, etwas Vogelhaftes und Jägerhaftes. Gewiss, aus diesem Knaben konnte ein Wetterkundiger werden, vielleicht auch ein Magier. Er war zu brauchen. Aber es hatte keine Eile damit. Er war ja noch zu jung und man brauchte ihm keineswegs zu zeigen, dass man ihn erkannte. Man durfte es ihm nicht allzu leicht machen. Turu machte es ihm nicht leicht. Der junge Mensch aber blieb auf seiner Spur. Es zog ihn dem Alten nach. Er wusste selbst oft nicht wie. Manchmal, wenn der Alte irgendwo an verborgenster Stelle in Wald, Sumpf oder Heide eine Falle stellte, eine Tierspur beroch, eine Wurzel grub oder Samen sammelte, konnte er plötzlich den Blick des Knaben fühlen, der ihm lautlos und unsichtbar seit Stunden folgte und ihn belauerte. Dann tat Turu manchmal, als habe er nichts bemerkt. Manchmal aber knurrte er auch und wies den Verfolger ungnädig weg. Manchmal wiederum winkte er ihn zu sich und behielt ihn für den Tag in seiner Nähe, ließ sich Dienste von ihm leisten, zeigte ihm dies und jenes, ließ ihn raten, stellte ihn auf Proben, nannte ihn Namen von Kräutern, hieß ihn Wasser schöpfen oder Feuer zünden. Und bei jeder Verrichtung wusste er Handgriffe, Vorteile, Geheimnisse, Formeln, deren Geheimhaltung dem Jungen eingeschärft wurde. Und schließlich, als Knecht etwas größer war, behielt er ihn ganz bei sich. Er erkannte ihn als seinen Lehrling an und holte ihn aus dem Knabenschlafhaus in seine eigene Hütte. Damit war er kein Knabe mehr. Er war Lehrling beim Wettermacher. Und das bedeutete, wenn er durchhielt und er das taugte, würde er dessen Nachfolger sein. Turu hatte sich ergeben und von Knechts Zäherwerbung erobern lassen. Nun wollte er nichts anderes mehr als einen guten Wettermacher und Nachfolger aus ihm machen. Der Regenmacher war ein hoher Beamter und genoss Ansehen. Er erhielt auch Abgaben und Lohn vom Stamm, so oft er für die Allgemeinheit zu tun hatte. Seine weitaus wichtigste und feierlichste, ja heilige Funktion war es, im Frühling für jede Art von Frucht und Kraut den Tag der Aussaat zu bestimmen. Dies tat er unter genauer Berücksichtigung des Mondstandes, teils nach ererbten Regeln, teils nach der eigenen Erfahrung. Es gab für diese Unterweisung keine Begriffe, keine Lehre, keine Methode, keine Schrift, keine Zahlen und nur sehr wenig Worte. Und es waren Knechts Sinne viel mehr als sein Verstand, welche von seinem Meister erzogen wurden. Es galt, ein großes Gut an Überlieferung und Erfahrung, das gesamte Wissen des damaligen Menschen um die Natur nicht bloß zu verwalten und auszuüben, sondern weiterzugeben. Zur wichtigsten Person des Dorfes wurde der Meister in jenen Fällen, wo er wirklich als Wettermacher zu amten hatte. Dies geschah, wenn eine lange Trockenheit, Nässe oder Kälte die Felder belagerte und den Stamm mit Hungersnot bedrohte. Dann hatte Turu die Mittel anzuwenden, die man gegen Dürre und Misswachs kannte. Opfer, Beschwörungen, Bittgänge. Der Sage nach gab es, wenn bei hartnäckiger Trockenheit oder endlosem Regen alle anderen Mittel versagten und die Geister durch kein Zureden, Flehen oder Drohen umzustimmen waren, noch ein letztes unfehlbares Mittel, das zu Zeiten der Mütter und Großmütter des Öfteren sollte angewandt worden sein. Die Opferung des Wettermachers selbst durch die Gemeinde.